has the mother for Niki Lauda. Mama Lauda, Mama Lauda. We has the mother for Niki Lauda. Mama Lauda, Mama Lauda. Heute Abend gehen wir wieder in die Disco. Wochenende voll normal, wenn keine Kohle, ab ins Dispo. Doch das ist uns scheißegal, wenn der DJ wieder gar nicht geht. Oh, oh, ey, oh. Uns wieder mal die Mucke leise dreht. Oh, oh, ey, oh. Dann hab ich für ihn eine Frage parat. Oh, oh, ey, oh. Und hoff, dass er sie auch beantworten mag. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Denn ich sehe hier kein Problem, die Mucke endlich aufzudrehen. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mutter von Niki Lauda, Mama.